Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht eine Themennacht. Das Thema heißt In den Fängen von. Wart ihr schon mal in den Fängen von einem Menschen oder von irgendeiner Sache oder einer Idee, einer Sekte? Oder seid ihr es vielleicht sogar und habt Lust, mir davon zu erzählen? Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Unser Thema heute Nacht: In den Fängen von. Erster Anrufer, Philipp, 18 Jahre. Ich grüße dich herzlich. Hallo, Domian. Hallo, Philipp. Ja, ja. In welchen Fängen bist du? Ich bin in den Fängen meiner Freundin. Mhm. Inwiefern? Inwiefern, ja. Also, fange ich mal von vorne an. Ich bin mit ihr letztes Jahr im Januar zusammengekommen. Mhm. Sie ist 25. Mhm. Und kennengelernt habe ich sie durch meine Schwester. Ja. Weil sie war vorher die Freundin meiner Schwester. Mhm. Und wie jetzt nicht mehr? Nee, das hat sich mittlerweile zerstritten. Mhm. Das, die haben sich ja nicht so gut mit, also meine Schwester war hinterher eifersüchtig darauf, dass sie dann mit mir zusammen war. Verstehe. Für sie so ein bisschen dann vernachlässigt. Verstehe. Naja, also auf jeden Fall, das erste halbe Jahr ging dann gut. Mhm. Auch ziemlich ohne Streit. Mhm. Und dann fing es an, nach einem halben Jahr der erste große Knall, der auch sofort einen Monat Trennung nach sich zog. Mhm. Da war ich dann etwa ziemlich am Boden, ja, fertig. Weswegen gab es denn den großen Knall? Was war der Grund des Streites? Das war eigentlich eine Lappalie. Das war eigentlich, wir waren beide ein bisschen aufgehetzt, weil auch viele Leute gegen unsere Beziehung waren. Mhm. Eben wegen dem Altersunterschied von 6 Jahren. Mhm. Und wir waren aufgestaut und dann war sie mal bei mir in meinem Zimmer. Und ich war am Aufräumen und dann kam sie da rein, wollte mithelfen, wie so ein Wirbelwind fickte sie da durch. Und da habe ich nur gesagt, Halt, Stopp. Und dann kam es zum Streit. Mhm. Und ja, dann ist sie gegangen. Okay, und danach gab es einen Monat Sendepause zwischen euch beiden. Richtig. Ja, und dann weiter? So, dann war es so, dass sie hinterher, sie ist geschieden, das war in Bad Enhausen. Und dann ist sie nach Paderborn zu meiner Mutter hingefahren. Ja. Und ich wollte meine Mutter besuchen. Mhm. Und die hat mich mal am Telefon abgewimmelt. Mhm. Und dann bin ich trotzdem irgendwann nach Paderborn gefahren und da war sie hier. Mhm. Und ging es so weiter. Also wir haben uns unterhalten erstmal. Mhm. Und als wir dann wieder zusammengerauft hatten, so nachher Zeit viele Gespräche. Mhm. Seitdem ist es also jetzt so, wann immer ein Streit kommt, streiten wir uns ist mir heftig schön. Ja. Lass uns da richtig ausgiebig aus. Das heißt, wir beschimpfen uns stark, wir schreien sehr, sehr laut. Werdet ihr auch handgreiflich? Ja. Ja. Sehr extrem. Sehr extrem? Ja, das heißt, also... Das heißt, ihr haut euch gegenseitig einen auf die Birne? Ja, so kann man es auch nennen. Du, sie und sie, dir? Ja, gegenseitig. Es kommt mal vor, dass es mal nur sie ist oder mal nur ich. Hier so nach Lage, es ist wirklich eine ganz verrückte Sache. Also ich habe jetzt das richtig verstanden. Nach der Versöhnung in Paderborn gab es dann nicht mehr so eine ganz heftige Trennung wie damals, aber richtig. Es gibt immer wieder großen Streit und Auseinandersetzungen. Und Trennungen, kleine aber und, nur. Und kleine Trennungen. Von 1 oder 2 Tagen, manchmal nur von 3, 4 Stunden. Ja, und das wiederum löst so ein Gefühl in dir aus, dass du sagst, ich bin irgendwie von der Frau abhängig, süchtig oder in den Fängen von der Frau. Eben, weil sie muss nur durch die Tür wiederkommen. Und schon schmilzt du dahin. Richtig. Und außerdem habe ich auch das Gefühl, dass sie mein Leben so richtig kontrolliert. Und ich weiß nicht warum. Mhm. Weil, wo sie sich eben dieses eine Mal von mir getrennt hatte, habe ich es eben gemerkt. In diesem halben Jahr habe ich eine Menge erreicht in meinem Leben. Mhm. Ich bin auch reifer geworden. Mhm. Sprich, ich war so ein kleines immer Danke sagen, immer Ja sagen Männchen. Mhm. Wenn immer, ich habe nie meine Meinung zum Besten gegeben. Mhm. Das habe ich alles durch sie gelernt. Ich bin reifer geworden, mutiger im Leben. Aber bist du auch mutig gegenüber deiner Freundin geworden? Ja, das heißt mutig gegenüber meiner Freundin. Also gegenüber ihr habe ich immer einen ziemlich starken Respekt. Mhm. Weil ich weiß immer... Würdest du sagen, die Sendung heißt zwar In den Fängen von, würdest du jetzt ganz selbstkritisch vielleicht sogar sagen, ich stehe unter den Fittichen von dieser Frau? Ja, so würde ich es auch nennen. Ja. Das gefällt mir selber nicht so gerne, das zu sagen, weil bin ich auch ganz ehrlich. Klar, sagt man nicht gerne von sich selbst, aber richtig. Zeichnet dich ja aus, wenn du es denn doch sagst. Ja. Mhm. Also wenn du so ganz frei entscheiden könntest, ja, wenn nicht diese Sucht oder Abhängigkeit, wie immer wir das nennen wollen, da wäre, würdest du sagen, ich möchte eigentlich von der Frau weg? Ja, das ist so eine Sache. Sag es mal so, wenn wir wieder diese Phase des Streites haben, mhm, dann habe ich einen richtig sehnlichen Wunsch danach, dass sie wirklich, mhm, die Wohnung verlässt, dass, mhm, sie geht, dann versuche ich immer dafür zu sorgen, dass er wirklich nichts vergisst, mhm, helfe noch beim Packen sozusagen, mhm, dass sie wirklich keinen Grund hat, wiederzukommen. Mhm. Aber selbst wenn sie alle Taschen bei sich hat, sie hat immer irgendeinen Grund wiederzukommen. Und dann ist es aus, wenn sie dann wieder aus in der Tür steht. Und liebst du die Frau? Hm? Liebst du diese Frau? Ich bin der festen Überzeugung, ja. Mhm. Ich denke mal, ich liebe sie wirklich, mhm, denn ich meine, wie soll ich mir sonst erklären, weil was für eine Abhängigkeit kann das denn sein? Mhm. Naja, mhm, es gibt viele Abhängigkeiten, die dann mit Liebe überhaupt gar nichts mit zu tun haben. Sure. Die können ganz, ganz vielfältige Ursachen und ganz verstrickte Begründungen haben. Aber ich finde, ganz entscheidend ist immer, ob man sich in einer Beziehung wohlfühlt oder nicht. Du scheinst dich irgendwie nicht wohl zu fühlen. Wenn wir uns streiten, nicht. Nee, ja, und ihr streitet euch ja nun sehr oft. Und in einer guten Beziehung sollte man sich, streitet man sich eben nicht so sehr oft. Ja. Und wenn du sogar sagst, eigentlich fühle ich mich unter den Fittichen von dieser Frau. Ich fühle mich eigentlich nicht frei. Ich habe das Gefühl, die bestimmt mich, die ist dominant. Die hat ihre Hände so über mir und um mich herum in meinem Leben. Ja, und das Witzige ist, dass sie dasselbe von mir behauptet. Das ist ja jetzt egal, jetzt reden wir bei dir und ja, über deine Gefühle. Und das sind für mich alles schon recht negative Aussagen, die ja eigentlich keine gute Grundlage sind für eine Beziehung, finde ich. Jetzt wirst du natürlich nicht von heute auf morgen sagen, okay, ich trenne mich von der Frau. Mhm. Das heißt, das wird noch weiter eskalieren müssen, bis du es nicht mehr aushältst und bis du die Faxen dicke hast. Bis du dann wirklich sagst, nee, jetzt ist der Punkt erreicht, mir steht's bis hier, ich gehe. Aber vielleicht ist dieses Gespräch insofern ganz gut zwischen uns beiden, dass du da noch ein bisschen sensibler wirst im Hingucken. Da ist ganz vieles im Argen bei euch, so wie du es geschildert hast. Mhm. Und das ist keine, so soll keine Beziehung laufen, wie du deine Beziehung gerade hier beschrieben hast. Ja, aber das ist immer dieser Funken Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann mal aufhört. Gut, aber du hast es ja schon so oft erlebt, dieses Hin und Her. Ja. Ne? Und allein der Satz, ich stehe unter den Fittichen von der Frau, ist so mies, letztendlich, nicht der Satz, aber der Inhalt, ne, was dahinter steckt, dass du da was ändern musst. Und wenn du noch mehr streitest mit ihr, okay, dann ist das vielleicht die Eskalationsstufe, dass es dann ganz zerbricht. Oder aber du setzt dich durch und es gibt eine gleichberechtigte Beziehung zwischen euch beiden. Ja. Also sei nicht unter den Fittichen dieser Frau, Philipp. Das ist nicht gut für dich. Tja, wird schwer. Ja, aber das musst du jetzt irgendwie durchziehen und durchstehen auch. Mhm. Alles Gute. Okay. Tschüss, Philipp. Ja, tschüss. Tschüss. Also, unser Thema heute Nacht heißt in den Fängen von. Man kann ja sein in den Fängen einer Frau, in den Fängen von einem Mann. Man kann sein in den Fängen einer Sekte. Oder man kann auch in den Fängen einer Marotte sein. Irgendeine Angewohnheit, aus der man nicht mehr herauskommt. Und man muss das immer und immer wieder tun und sagt sich, ich will einfach da raus, aber ich kann es nicht, ich schaffe es nicht. Oder man kann auch in den Fängen einer Sucht sein oder einer Idee und nur einer bestimmten Idee, einem Ideal hinterherrennen und letztendlich die Bodenhaftung und die Realitätswahrnehmung verlieren. Es gibt sicher viele Beispiele, wenn ihr in einer solchen Situation seid oder mal wart und mit mir darüber reden wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer lautet 0800 5678 110. Michael ist da. Michael ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, schönen guten Morgen. Hallo Michael. Hallo. Ja. Ja, also ich bin auch in den Fängen von einer Idee. Eine Idee? Ja. Nämlich? das werden vielleicht jetzt einige nicht wissen, und zwar ist es Pfahl sitzen oder Pfahl hocken, so nennt man das. Pfahl sitzen? Ja. Also, man sitzt auf einem Pfahl. Genau. Das habe ich schon mal gesehen. Da gab es auch mal so Meisterschaften, ne? Ja, gibt es jedes Jahr. Also, da sitzen Menschen wirklich auf Pfählen. Genau. Das ist ja schon sehr absurd eigentlich. Und das ist hier in Niedersachsen. Ja. Und findet in einem Park statt. Ich weiß nicht, soll ich ihn sagen oder nicht? Ja klar, warum nicht? Ist im Heidepark. Im Heidepark in? In Soltau. In Soltau. Ja, da findet das jährlich statt. Ja. Er ist der sechste Wettbewerb und das ist auch praktisch eine Weltmeisterschaft. Das erste Mal ist das Guinness-Buch der Rekorde dabei. Mhm. Und Ja. Und du bist von dieser Idee besessen quasi oder in den Fängen dieser Idee? Genau. Auf diesen Pfählen, auf einem Pfahl zu sitzen. Mhm. Möglichst lange natürlich, wie ich dich jetzt einschätze. Eigentlich nicht, nein. Ja, eigentlich nicht? Nein, ich möchte einfach nur mitmachen. Hast du es denn schon mal gemacht? Nein. Nein, noch nie. Ich habe auch nicht geübt oder sonstiges. Also ich. Du hast doch gar nicht trainiert. Nee, gar nicht. Aber jeder, der Pfähle sitzen machen will, der muss doch erstmal Pfählen üben. Nö. Nö. Also. Wie groß ist denn der Pfahl? Was für ein Durchmesser hat der, wo man drauf sitzt? Ich hoffe nicht, dass er spitz zuläuft oben. Nein, das wäre dann Pfählen, das wäre ein anderes Thema. Das ist eine Platte, die ist 60 mal 40 cm groß. Ach so, so kommod. Ja, und dann ist die mit Kontakten befestigt. Und zwar darf man die nicht, man darf sich da nicht absetzen. Ne? Also man muss wirklich die ganze Zeit drauf sitzen bleiben. Also quasi so im Schneidersitz drauf sitzen? Nee, da unten sind dann so Fußleisten, da kann man die Fußleisten sind dann auch der Körpergröße angepasst, dass man da auch ganz bequem drauf sitzen kann. Ach so, also man sitzt quasi auf so einem Brettchen, mhm, ne, und kann die Füße sogar unten noch abstellen. Genau, kann, ja, abstützen. Ja, genau. Man darf sich aber nicht anlehnen, da ist keine Rückenlehne, gar nichts. Ja, und man muss natürlich das Gleichgewicht halten, dass man nicht irgendwie umfällt genau. Oder so. Wie hoch ist denn der Pfahl? 2,50 Meter. 2,50 Meter. Ja, man kann aber auch im Schneidersitz drauf sitzen, das ist egal. Man darf halt nur nicht, also man muss mit dem Hintern auf dieser Platte sitzen, man darf diesen Pfahl nicht irgendwie verlassen. Ne? Aber der Pfahl muss dann ja doch schon sehr von großem Durchmesser sein und stabil, ja, damit der Menschen aller Art dann darauf auch halten kann. Ja, das ist auch eine große Fläche, das sind insgesamt 10 Pfähle. Und ich habe mich vorhin erschrocken, als ich hier ankam. Und ach, du hast die schon gesehen, die Pfähle? Ja, heute war die Anreise für die ganzen Teilnehmer. Wann geht's genau los? Morgen um 11. Morgen um 11? Ja. Wie aufregend. Ja. Wie viele Pfähle stehen da? 10 Stück. Ja. Dann gibt's einen Ehrenpfahl. Und das ist ein Pfahl für, ja, der ist direkt hinter meinem Pfahl. Ich bin auf Pfahl 8. Und, du bist Pfahl 8. Ja, und dieser Pfahl, der hinter mir steht, das ist der Ehrenpfahl. Und da kommen dann... Das wurde mir vorhin von dieser Leitung da gesagt, dass da manchmal so prominente Gäste vorbeikommen. Und die setzen sich darauf? Ja, die setzen sich darauf und besuchen die. Aber nur kurzfristig wahrscheinlich? Ja, nur für ein paar Minuten, denke ich mal. Also ich habe das auch bisher noch nie so richtig verfolgt. Ich habe das ab und zu mal im Fernsehen gesehen, wenn das war im letzten Jahr. Genau. Und ich habe da nur so geschmunzt, habe mir gedacht, oh Gott, wie blöd sind die Menschen, die sich da die Zeit vertreiben. Man kann in der Zeit so viele andere Dinge machen. Wunderbare Sachen kann man machen, aber du sitzt dann lieber auf einem Pfahl. Ja. Es sind aber nur 10 Pfähle da. Ja. Das heißt, da haben sich da auch nur so wenige beworben oder seid ihr ausgewählt worden, ausgelost worden? Ich denke mal, also ich habe mich noch nach dem Casting-Termin beworben. Es gab sogar einen Casting-Termin für. Ja, es gab ein Casting. Eieiei. Aber, Also du musst auch ein besonderes Aussehen mitbringen, oder? Nein. Nee, dann glaube ich, war keiner von uns genommen worden. Also im Klartext, es waren mehr Bewerber da und es wurden dann nach welchen Kriterien auch immer Leute ausgewählt, die sich darauf setzen dürfen. Ich glaube, es waren gar nicht so viele Bewerber da. Ja. Ich meine, wer setzt sich schon freiwillig auf so einen Pfahl, ne? Die Menschen machen die verrücktesten Sachen. Ja, so, das habe ich auch gemerkt. Jetzt aber die Frage, wie lange sitzt man oder sitzt ihr auf diesem Pfahl? Das weiß ich nicht, wie lange. Also ich sage es mal ganz ehrlich, ich habe das auch gleich gesagt, dass ich da nicht lange drauf sitzen bleibe. Also ein Tag? Eine Woche? Das weiß ich noch nicht. Mal sehen. Mal gucken, wie ich die erste Nacht überstehe. Wenn ich nicht während des Schlafes runterfalle. Ne? Ja, die Gefahr besteht ja. Natürlich. Und Sind unten irgendwelche Matratzen ausgelegt, dass man weich fällt wenigstens? Also während des Tages ist da Stroh. Mhm. Eine 50 cm dicke, hohe Strohschicht. Mhm. Und dann in der Nacht werden da so Matratzen hingelegt, dass wenn man runterfällt, dass man dann halt gleich landet. Ja. Und was passiert denn, wenn man mal aufs Klo muss? Man kann alle 2 Stunden diesen Fall verlassen. Ach, das darf man. Mhm. Aber wahrscheinlich nicht lange, ne? Und für 10 Minuten. Doch, für 10 Minuten. Ja, mhm. Für 10 Minuten und dann ertönt ein Signal und dann muss man sofort wieder innerhalb einer Minute auf diesen Fall sitzen. Also ich meine, im Fernsehen gesehen zu haben, vor 2 Jahren, dass in Holland irgend so eine Meisterschaft, ich weiß nicht, was gelaufen ist. Mhm. Und dann waren die Leute irrsinnig lange auf diesen Pfählen, dass ich überlegt, wie halten die das denn bloß auf? Tagelang oder ich weiß nicht mehr. Irgendwie. Ja, das habe ich auch heute den Weltmeister gefragt im Pfahlsitz. Und wie lange war der drauf? 185 Tage. 185 Tage auf einem Pfahl? Ja, ist irre, ne? Also ich würde das auch nicht machen. Aber wie kann man denn, jetzt ganz im Ernst, wie geht das denn mit dem Schlafen? Kann der dann irgendwie... Er hat es vorhin vorgemacht, also man hockt sich einfach so hin. Also man macht den Kopf so... Das ist ja unglaublich. 185 Tage auf einem 2,50 Meter hohen Pfahl sitzen. Na, das ist nach meiner Meinung auch ein bisschen blöd, ne? Ja, das ist ein bisschen Jack im Kopf, ne? Also ich hätte die Zeit auch gar nicht. Die Frage ist auch, warum, ne? Man gestatte die kleine Frage, warum? Die machen das wegen, nach meiner Meinung machen die es wegen des Geldes. Ach, die kriegen da Werbeverträge oder irgend sowas? Nein, das nicht. Also der eine, das ist der Vize-Weltmeister, der hat mir vorhin mit seinen Werbeverträgen und so hat er ein bisschen geprahlt. Also. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt Superstar wird, ne? Nee, es kann schon sein, dass da ein bisschen Kohle rumkommt. Also der macht auch mit. Oder ja. Die machen auch mit. Mhm. Dann hast du ja natürlich keine besonderen Schnitte da zu siegen, ne? Nein. Willst du auch nicht. Möchte ich gar nicht. Ich muss einfach nur dabei sein. Das hatte ich aber mit von vornherein auf. Prognose. Was meinst du, wie lange du schaffen wirst? Also wenn es 24 Stunden werden, ist lang. Finde ich auch. Also wenn ich 24 Stunden auf so einem Pfahl sitzen würde, wäre ich auch schon stolz für Oscar. Ja. Obwohl, ich muss sagen, ich habe jetzt die letzten Tage, als das wirklich, als ich dann auch gesagt habe, okay, ich mache mit, ja. Als ich dann die Bestätigung gekriegt habe, ja, sie kann mitmachen, da habe ich schon sehr an mir gezweifelt, habe ich gedacht, oh Gott, wie blöd bist du, dass du da mitmachst. Aber du bist fest entschlossen, es zu tun. Ja. Was bekommt denn der Sieger, also derjenige, der am längsten sitzen wird? Bitte was? Wer da reinkommt? Nee, was der Sieger bekommt. Der kriegt 10.000 Euro. 10.000 Euro. Ja gut, ich meine, man muss sich auch überlegen, man sitzt da 185 Tage. In den 185 Tagen kann man auch anderswo eine Menge Geld verdienen, also, wo man nur 8 Stunden täglich arbeitet. Jetzt wollen wir da mal richtig volle Kanne Werbung machen für diese Veranstaltung in Soltau, ne, sagst du? Ja, ich will jetzt keine Werbung machen. Ach, das können wir doch machen, ist doch okay, ist doch eine lustige Sache. Soltau, morgen geht's los. Um 11. Um 11 Uhr und ihr solltet alle unbedingt zu Pfahl Nummer 8 gehen. Und Pfahl Nummer 8 anfeuern. Nein. Und sagen, Michael, du hältst durch, du schaffst das. Nein, Michael, das noch einen Tag. Und so sagen die Leute dann. Nein, das brauchen sie nicht. Also, weil da bringt auch kein Anfeuern was, weil, oder da bringt auch ein Anfeuern nicht, ja. Weil ich einfach das für mich so entschlossen habe. Aus Spaß und Erfolg machst du mal mit. Wenn es das schlechte Wetter ist oder so, also wenn es mir nicht gefällt, dann gehe ich sofort runter. Ich aber wo ist das Wetter? Dabei zu sein. Ich wollte mir das mal angucken. Man sitzt auch im Regen, ne? Wenn es regnet. Ja, man hat Schirme. Also da ist so. Man sitzt auch in praller Sonne. Ja, da sind Schirme. Also das ist kein Problem. Nee, ich meine, wenn es richtig sonnig ist, dann. Ich sage nur Mette, ne? Nicht, dass ihr da auch verbrennt. Nein, da sind ja keine Scheinwerfer. Ah, ja. Keine von NTV. Aber man hat da diese Sonnenschirme und man kann. Ach so. Ja. Also Sonnencreme ist ja kein Problem. Und es ist eigentlich ein ganz luxuriöser Fall. Man hat ein Telefon direkt am Pfahl, also jeder für sich. Ach ja. Mit Telefonnummer. Man hat mal ein bestimmtes... Halt, Moment. Das heißt, man kann euch am Pfahl anrufen? Ja, genau. Das ist ja völlig schön. Könnten wir dich morgen auf dem Pfahl anrufen? Ja, wenn ihr wollt. Na, das ist doch der Superhammer. Wir legen jetzt gleich auf, das heißt, du legst gleich auf, meine Redaktion ruft dich nochmal an ja. Und ihr tüftelt dann noch was aus für morgen und dann telefonieren wir beide von dem Pfahl. Können wir machen. Dann, was, Domian? Nee. Wir können uns dann noch sogar sehen, weil man kann dieses Pfahl-Wettbewerb, ich will jetzt wirklich keine Werbung für machen, ich sage es nur, weil ich meine, ich bin sehr aufgeregt und irgendwie habe ich Schiss vor morgen, aber ich freue mich auch drauf. Ne? Aber man kann auch auf diese Seite gehen. Man kann 24 Stunden auf diese Seite vom Heidepark. Sagen wir morgen auch noch die Adresse. Ja, ist ganz einfach. Pfahlsitzen.de. Ich bin sehr gespannt. Ich sage toi toi toi für den Start. Und morgen um diese Zeit, dann sitzt du schon einige Stunden da drauf. Ja. Werden wir beide uns wieder unterhalten. Ich hoffe, dann kriege ich aber einen hautnahen Erfahrungsbericht, ne? Wie es so abgeht und wie es dir zumute ist. Ja. Du legst auf, wir rufen gleich nochmal an und ich sage alles Gute und toi toi toi bis morgen. Ja, danke. Tschüss. Wir hören. Tschüss. In den Fängen von, jetzt wollte ich gerade schon sagen, in den Fängen von, aufgrund des Pfahlgesprächs, nein, in den Fängen von, wer von euch hat das Gefühl, gefangen zu sein oder besessen zu sein oder erlegen zu sein oder in irgendeiner Sache so involviert zu sein, dass ihr sagt, ich komme da einfach nicht mehr raus. Ich muss das immer wieder tun und das ist völlig verrückt und ich kann mich dessen nicht erwehren. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111. Denise, 18 Jahre. Ja. Schönen guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Denise. In welchen Fängen steckst du denn? Ich bin seit 4 Monaten, also seit Januar, mit jemandem zusammen. Ja. Und hatte davor eine längere Beziehung, die war 3 Jahre. Und mit demjenigen, mit dem ich jetzt zusammen bin, das ist ein Albaner. Mhm. Und wenn ich irgendwie zu einer Freundin gehen will oder wir wohnen nicht zusammen, also ich wohne noch bei meinen Eltern. Mhm. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, zu meiner Freundin gehen will, die wohnt jetzt hier einfach nur die Straße hoch und also direkt um die Ecke. Ja. Und er ruft dann an und sagt, ich soll in die Stadt kommen. Und das ist ungefähr, ja, wie soll ich sagen, ein Kilometer oder was von mir entfernt. Mhm. Halt, ist nicht so weit, mit dem Bus 20 Minuten. Und wenn ich dann Nähe sache oder so, dann steht er bei meiner Freundin vor der Tür, macht Terror. Und also ich darf nirgendwo alleine hingehen, geschweige denn irgendwie alleine, weiß ich nicht. Also so schlimm ist es jetzt, sagen wir mal, ich gehe zur Schule. Also das habe ich gar nicht richtig verstanden. Er ist auch sauer, wenn du alleine zu deiner Freundin gehst? Ja, ja. Mhm. Und ja, er denkt dann, da sitzen dann Typen in der Wohnung, mhm, oder andere Leute halt. Also er misstraut dir, dass du irgendwie, ja, mit Jungs irgendwie, ja, rumflachtest, ja, oder, mhm, oder sie nur anguckst, die anderen Jungs. Ja, ganz genau. Aber Stichwort Schule, du bist Schülerin noch. Nee, ich bin in der Ausbildung und habe zweimal die Woche Schule. Ach so, na gut, aber dann bist du in der Ausbildung oder in der Schule auch, ja, konfrontiert mit Jungs. Ja, das ist ja das Schlimme. Also wenn ich mittwochs oder freitags Schule habe, mhm, dann steht er auf dem Schulhof, mhm, und wartet dann, mhm, weil er hat Nachtschicht, also arbeitet nachts, mhm, und dann steht er extra morgens auf und, mhm, wartet dann halt. Mhm. So, dann guckt er sich ganz genau meinen Schichtplan an von der Arbeit, wann ich Feierabend habe und wann ich ungefähr raus aus der Praxis sein muss. Mhm. Und dann steht er vor der Praxis, bringt mich nach Hause, wartet dort vor der Tür dann halt und wartet dann halt, bis ich fertig bin mit Duschen oder... Wie, kommt er nicht mit zu euch rein? Nee, oh Gottes Willen, mein Vater, ich glaube nicht, dass er den reinlassen würde. Ach so. Also nee. Der Vater mag, will diese Beziehung nicht sehen, will sie nicht. Sagen wir mal so, mein Vater weiß nichts davon. Warum nicht? Ja, weil, ja, wie soll ich das erklären? Ich denke nicht, dass mein Vater damit so zufrieden wäre. Warum? Meine Mutter weiß es, aber... Weil er Albaner ist oder weil... Nee, weil überhaupt, ich hatte jetzt eine längere Beziehung und es hatte halt damit zu tun, weil mein Freund mich schlägt. Mhm. Und mein Vater hat das damals mitbekommen, wie ich das meiner Freundin am Telefon erzählt habe. Mhm. Und ja, seitdem ist das ein bisschen... Moment, seitdem sagt der Vater, dass er dagegen ist, dass du überhaupt eine Beziehung, ja, hast. Ach so. Nein, nicht mit jedem, aber halt mit ihm. Weil ich habe das in diesen, ich war ja 3 Jahre mit jemandem zusammen, mhm, und in diesen 3 Jahren ist sehr viel passiert. Gut, aber den neuen kennt er doch noch gar nicht. Nee, aber und ihm reicht schon, dass er mich geschlagen hat, ja. Das heißt, er weiß schon um diese Beziehung? Ja. Mhm. Er möchte aber davon so gesehen gar nichts wissen. Mhm. So, jetzt vertiefen wir mal eben kurz das, was du jetzt immer so beiläufig gesagt hast. Der hat mich geschlagen. Hat er das einmal getan bisher oder schon öfter? Nein, das ist schon öfters vorgekommen. Jetzt Wann kommt das? Mal schon. Das vierte Mal schon. Wie schlägt er dich denn? Und wohin schlägt er dich? Mit der Faust. Ja, ins Gesicht, halt da, wo er trifft, ne? Mhm. Also, aber das muss doch sehr wehtun oder es muss gar Verletzungen bewirken, oder? Ja, das letzte Mal war jetzt am Samstag gewesen. Mhm. Da war ich mit einer Freundin nach Düsseldorf gefahren und wir haben da den Cousin von meinem Freund besucht. Mhm. Meine Freundin, die möchte etwas von dem, also so, die möchte den halt näher kennenlernen und der spricht nicht so gut Deutsch. Der, mhm, ist auch nur hier in Deutschland, ich glaube bis zum 18. oder was, also, mhm, nur noch bis Freitag oder Samstag. Mhm. Weil der hat nur ein Visum bekommen, der, mhm, kommt auch aus Albanien, mhm, und die wollte halt nochmal mit ihm reden und die wusste nicht den Weg und ich wusste das halt dahin, da sind wir zusammen dahin gefahren und mein Freund hat er dann angerufen, dann habe ich ihm gesagt, dass ich in Düsseldorf bin, mhm, und dann hat er gesagt, ja, komm da in die Altstadt und so, ich bin da. Mhm. Ich so, ja, okay, ne, warum nicht? So, und dann bin ich dann da halt in so ein Café reingegangen und auf einmal kommt er rein und schreit, na, du Nutter, alles klar? Aber er hatte doch selbst gesagt, dass ihr euch treffen, ja, sollt in der Altstadt. Ja, eben. Aber er war nicht damit zufrieden, dass ich in Düsseldorf war. Und so hat er mich halt dahin gelockt. Und dann vor den ganzen gesammelten Leuten, das war halt so ein Café, mhm, na du Nutzer, alles klar. Und ich wusste gar nicht mehr, was ich sagen sollte. Mhm. Die Leute haben mich angeguckt. Ja, dann hat er mir erstmal den Hahn gezogen und hat mich mit dem Kopf auf die Tischkante geknallt. Vor allen anderen, die alten Leute, die haben alle nur geguckt. Und meine Freundin hat ihn dann weggezogen und hat dann gesagt, was soll die Scheiße? Und sagte, ja, mhm, was fährt die ohne mich nach Düsseldorf? Ich habe ihr gestern gesagt, die soll nicht fahren. Mhm. Und wann, ja. Und dann hat er dich auch noch geschlagen? Ja. Wo? Auch noch in dem Lokal? Ja, noch in dem Lokal. Ich habe jetzt eine Katsche an der Wange. Meiner Mutter habe ich erzählt, dass ich mit meiner Freundin, dass wir getobt haben, dass sie mich halt gekratzt, mhm, hat. Und es hat im Lokal niemand eingeschritten? Nee, gar nichts. Und der Wirt hat nicht die Polizei geholt? Nee, gar nichts. Gar nichts. Die haben alle uns nur angeguckt. Der Kellner stand noch an unserem Tisch. Denise, und wollte wissen, hör mal, was ich jetzt gehört habe, erfahren habe, was du mir gerade gesagt hast, reicht mir eigentlich schon dicke aus, um etwas ganz Klares zu sagen. Und ich bin ehrlich gesagt auch sehr, sehr erstaunt, dass du mir das alles so lockerflockig erzählst. Ja. Als würdest du mir irgendwas von einem Schulausflug erzählen oder irgendwas. Von der ja, Party. Das ist ja das Problem. Meine Freundin sagt auch, wie kannst du darüber locker reden? Oder ja. Wenn er mich geschlagen hat, dann ja. Sag ich mal, ich heule eine Stunde und nach 2 oder 3 Stunden lache ich darüber. Also, meine Freundin findet das auch nicht normal. Die sagt auch zu mir immer, du bist nicht normal. Die Sache, die du mir anfänglich gerade erzählt hast, dass er dich ständig bewacht und dass ja. du gar nicht alleine irgendetwas machen kannst, ist mhm. schon so bescheuert und so beknackt, dass das allein schon, finde ich, ein Grund ist, einen Mann zu verlassen. Ja, das so, Problem... So, lass mich weiter. Ja. Das Letztere, was du mir erzählt hast, dass er dich schlägt und dass er völlig hysterisch austickt, die Szene in der Kneipe in Düsseldorf zum Beispiel, mhm. Da darfst du keine Sekunde mehr bei dem bleiben. Ja, das ist ja mein Problem. Wenn ich, sagen wir mal, also er wohnt halt in der Stadt und ich wohne halt in so einem Dorf, so. Bei mhm. uns gibt's halt nicht so Zentrum oder sowas mhm. und er ruft mich dann an, komm bitte ins Zentrum. Und er spielt halt in so einem bosnischen Club da Karten und mhm. keine Ahnung. Und ich habe keine Lust da drinnen zu sitzen, weil da sind wirklich nur mhm. Männer. Und mhm. als Frau ist man da irgendwie so ja. total fehl am Platz. Ja. So, und wenn ich dann doch in die Stadt komme, dann zieht er mich einfach mit da rein und sagt zu mir, halt den Mund, du hast gar nichts zu kamellen und bla bla. Und ja, jetzt erzählst du mir wieder was Schlimmes. Ich denke, gerade du willst mir erklären, warum du mit ihm zusammen bist. Ja, das Problem ist einfach ganz einfach. Ich kann nicht Schluss machen. Es geht einfach nicht. Doch wenn nicht. Ich sage, es ist Schluss. Also ich habe es einmal geschafft, aber in diesem Monat... Den wir auseinander waren, mhm. da war so schlimm, da habe ich gesagt, nee, dann bin ich lieber mit ihm zusammen, habe ich meine Ruhe. Wie alt ist er eigentlich? 25. 25. Mhm. Ja. Liebst du den? Ja, sagen wir mal so, ich habe ihn geliebt. Es ist jetzt vielleicht nur noch ein Funken da. Mhm. Selbst für diesen Funken habe ich kein Verständnis mehr. Wenn du sagst, du hast da ist ein Funken Liebe zu diesem Mann. So einen Mann liebt man nicht. So einen Mann verachtet man und man verlässt ihn sofort. Und ich kann es wirklich nicht verstehen, Denise. Wenn du mir jetzt sagst, ich weiß nicht warum, aber ich kann diesen Mann nicht verlassen. Was soll denn noch passieren? Soll er deine Knochen brechen? Ja, soll er dir die Nase blutig schlagen? Beim zweiten Mal hat er mich geschlagen. Also das erste Mal hat er mich vor allen Leuten geschlagen. Also es war auch in der Stadt gewesen. Mhm. Da hatte ich eigentlich so gesehen nichts im Gesicht. Aber beim zweiten Mal hatte ich die Nase verstaucht und den Kiefer ausgerenkt. So, irgendwann, und du musst es mir gar nicht weitererzählen, irgendwann liegst du im Krankenhaus und hast eine ganz schwere Verletzung. Wo soll denn die Grenze sein? Wann hast du denn mal so viel Stolz im Leib und sagst, jetzt ist Schluss, das lasse ich mit mir nicht machen. Du bist doch nicht ein Stück Dreck. Aber der behandelt dich wie ein Stück Dreck. Aber ich weiß nicht, wie ich ihn einfach loswerden kann. Indem du gehst, Mensch. Ja, das ist ja das Problem. Indem du einfach sagst, ja, ich kann nicht. Das kann man dann. Du musst ja doch mal klar machen, Denise, was dieser Mensch mit dir anstellt. Das ist so entwürdigend einmal. Der hat null Achtung vor dir. Null. Der behandelt dich wie eine Sklavin, wie eine Abtretematte, wie ein Stück Mist. So behandelt er dich. So. Und, ja, und du wirst körperlich auch noch verletzt dabei. Ja. Nur wenn ich, sagen wir mal, ich habe jetzt einmal geschafft, Schluss zu machen, wie gesagt. So, und jetzt habe ich heute mit ihm telefoniert und habe gesagt, ich komme nicht in die Stadt. Mhm. Also ich war dann in einem anderen Stadtteil gewesen, mhm. auf der Sonnenbank, da habe ich angerufen und dann sagt er zu mir, ja, wo bist du? Und da war ich gerade in der Imbissbude reingegangen. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, ich bin gerade in die Imbissbude rein, ich esse jetzt was und dann fahre ich kurz nach Hause. Mhm. Ja, du lügst mich an, du bist beim Kerl. Dann musste ich dem Besitzer von der Imbissbude meinem Handy geben mhm. und dass er mir bestätigt, dass ich in der Imbissbude bin. Mhm. So, und dann habe ich gesagt, boah, heute fahre ich nicht... Also in die Stadt, nach Wiesdorf. Mhm. So, und dann bin ich zu meiner Freundin gegangen, wir haben gelernt, weil sie hat morgen eine mhm. Prüfung. Und dann hat er mich wieder angerufen, hat er gesagt, wenn du nicht sofort hier bist in der Stadt und das und das. Und dann habe ich gesagt, nee, heute komme ich nicht. Ne? Ich habe da keine Lust mehr drauf. So, und ich habe es für heute geschafft, aber ich weiß mit ganz bestimmter Sicherheit, dass ich, wenn ich nachher von der Schule komme, dass ich auf jeden Fall in die Stadt fahre, weil ich Angst habe einfach. Ich habe Angst, von mir zu Hause mhm. um die Ecke zu gehen mhm. zu meiner Freundin, weil ich werde einfach beobachtet. Gestern bin ich mit ihm in die Stadt gefahren und er fuhr mit dem Auto hinter uns her und die hat das gesehen. Ich habe gar nicht darauf geachtet. Gut, also die Angst ist natürlich jetzt kein guter Ratgeber für dich, dich weiter so zu verhalten. Das kann ich auch sehr respektieren, dass dir ein bisschen mulmig ist. Ich glaube, die ganz entscheidende Sache ist, dass du ihm erstmal hundertprozentig klar machst, dass du mit ihm nichts mehr zu tun haben möchtest. So, dann hast du natürlich Angst. Und wenn er dich nicht in Ruhe lässt, wirst du ihn anzeigen und wirst ihm die Polizei auf den Hals jagen. Ja, das hat seine Ex-Freundin auch gemacht und danach war sie so grün und blau und dann hat sie die Anzeige zurückgezogen und heute hat sie noch Angst vor dem. Sie hat mich ganz am Anfang vor ihm gewarnt und ich habe ihr kein Wort geglaubt. So, aber das ist ja alles ganz schlimm. Das bedeutet ja, wenn man immer wieder solche Gegenargumente bringt, man muss sich solchen Männern unterwerfen. Das darf ja nicht sein. Man muss ja einen Weg finden, davon loszukommen. Ja. Es gibt sicher so ein paar Tricks und Möglichkeiten, die wir natürlich jetzt hier nicht in aller Öffentlichkeit bereden sollten. Dafür werde ich dich jetzt mit meinem Psychologen mal verbinden. Der erfahren ist mit solchen Geschichten. Das ist der Johannes. Du legst auf und Johannes ruft dich gleich an. Und ich wünsche dir wirklich gutes Gelingen, Dennis, davon loszukommen. Und denke daran, was dieser Mann mit deiner Person macht und wie er dich zerstört, körperlich und auch seelisch, was er dir verwunden und Narben zufügt. Das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Okay, ich bedanke mich bei dir. Leg mal auf, wir rufen gleich wieder an. Okay, alles Gute. Ich noch ein Autogramm von dir? Wir notieren dann, das heißt, der Johannes notiert gleich deine Anschrift und dann rufen wir uns. Alles okay, Gute. Tschüss. Okay, tschüss. 1:31, 15 Sekunden kurze Pause. Auf die Sekunde 1:32 Uhr, hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir ein Thema, ein festes Thema, das heißt in den Fängen von, und ich frage euch, seid ihr in den Fängen von irgendetwas oder irgendjemandem oder wart ihr es vielleicht schon mal? Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111 und eine kleine Mail möchte ich euch vorlesen, nämlich hier steht von Liane und ich schreibe, hallo ihr Lieben, ihr kennt sicher Domians Fanpage www.nachtlager.de. Könnte Jürgen diese Seite noch einmal in der Sendung erwähnen und eventuell auf den Chat hinweisen? Wir lernen jeden Tag viele Menschen kennen, die Domian-Fans sind und den Chatroom nicht kannten und sich ärgern, dass sie ihn nicht vorher kennengelernt haben. In der Domian-Zeit, also von 1 Uhr bis 2 Uhr, wird im Domian-Chat sehr viel diskutiert. Wir würden uns sehr freuen, wenn Jürgen www.nachtlager.de nochmal erwähnen könnte, mit dem Hinweis auf diesen Chat. Also ich erwähne hiermit www.nachtlager.de. Weiter geht es jetzt. Ich frage meine Regie, mit wem? Mit Karin. Und Karin ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Hi, Domian. Hallo, Karin. Hi. Du hast mich zu diesem Thema angerufen, in den Fängen von... Ja, in den Fängen von Satanisten. Satanisten? Ja. Erzähl mal genau, was da los ist bei dir. Ja, ich bin praktischerweise halt dort reingeboren worden. Meine Eltern sind Satanisten. Und seit anderthalb Jahren, ja, habe ich also nicht mehr den, ja, persönlichen Bezug dazu. Das heißt also, ich versuche mich da halt irgendwo rauszuziehen. Lebst du noch bei deinen Eltern? Nein. Ich habe in einem anderen Ort eine eigene Wohnung. Das ist mit 17 ja auch recht ungewöhnlich, ne? Mit 17 Jahren. Ja, ja. Wie kam es dazu, dass du jetzt alleine wohnen darfst und kannst? Ja, da habe ich also sehr gute Freunde gehabt, auch Betreuer von diversen Jugendämtern und ach so. Sozialarbeiter und so. Also das Jugendamt unterstützt dein eigenes Wohnvorhaben. Ja, ja, ja. Du sagst, du bist, deine Eltern sind Satanisten. Ja. Wie bist du denn dann aufgewachsen und erzogen worden? Schrecklich. Also ich kann mich so weit zurückerinnern und ich war also ungefähr 4-5 Jahre alt, wo ich also das erste Mal halt auch ein mich so in der Hand hatte und musste dann geführt von einem von denen ein Tier töten, in das Blut trinken. Was für ein Tier? Ein Schaf. Ein Schaf? Ja. Also du nicht ganz ein Schaf, aber halt so ein Zwischending zwischen Lamm und Schaf, also schon ein etwas größeres Lamm. Das heißt, das musstest du als kleines Mädchen, 5 Jahre warst du alt, musstest du töten. Ja. Also man hat deine Hand geführt und hat dem Tier den Hals aufgeschnitten, oder? Ja, Hals aufgeschnitten, dann das Blut aufgefangen und dann wurde halt vom Hals runtergeschnitten bis zu den Füßen runter, dann wurde das Herz rausgeholt und aber jeder musste halt das Blut trinken und allen voran. Und du musstest das auch trinken? Ja. Und so ging das halt, ja, ich weiß nicht, mit Sicherheit, seit ich denken kann. Immer und immer wieder? Immer und immer wieder. Gab es solche Zusammentreffen, solche geheimen Treffen, wo das dann gemacht wurde? Also es war vorwiegend eigentlich an ziemlich abgelegenen Plätzen, manchmal halt eigentlich auch, diese konventionellen schwarzen Messen, aber teilweise auch etwa, also so kleinere Abhandlungen, auf jeden Fall halt auf Friedhöfen, wenn halt irgendwie irgendetwas in dem Kreise der Leute halt angestanden hat, diverse Feiertage zum Beispiel, was jetzt die katholische Kirche oder so angeht. Und ich denke jetzt kurz vor Pfingsten an, ich habe hier voll die Panik, weil ich weiß, dass Pfingsten auch wieder was abgeht. Und Lass mich nochmal fragen bezogen auf deine Kindheit. Bist du das einzige Kind deiner Eltern? Nein, ich habe noch 7 Geschwister. Noch 7 Geschwister? Ja. Wie alt sind die? Also sind die älter eher oder jünger als du? 2 sind älter. Der 2. von den Älteren ist 92 tödlich verunglückt und alle anderen sind kleiner. Und die sind jetzt noch bei den Eltern? Teils ja, teils nein. Und die Eltern haben alle Kinder mit reingezogen in diesen Kult? Ja. Weil viele auch durch den Kult erst entstanden sind. Das heißt also, es gab immer wieder diverse Vergewaltigungen, wo dann halt Kinder praktischerweise sozusagen das heißt, ja, also man wurde vergewaltigt, um Kinder halt für den Kult das heißt, halt großzuziehen. Das ist überhaupt nicht klar, ob der Mann, der dein Vater vorgibt zu sein, ob das auch dein Vater ist, das ist gar nicht klar. Nein. Bist du auch, als du dann älter wurdest, auch vergewaltigt worden bei solchen okkulten Veranstaltungen? Ja, ich werde es auch heute noch. Du wirst es heute noch? Ja. Das ist ja alles unglaublich, dass es das gibt, dass es das mitten in Deutschland in dieser Zeit gibt. Ja, ich weiß, und das ist halt auch so das Problem, das klappt eben keiner. Ich bin zwar in Therapie wegen Vergewaltigung und wegen Magersucht und, aber es klappt im Grunde genommen kaum jemand, dass es sowas gibt mitten in Deutschland. Wie sah denn so dieser normale Alltag, der Kindesalltag aus, neben diesen schrecklichen Dingen, die du gerade erzählt hast? Durftet ihr mal spielen? Gab es so ein normales Leben mit Fernsehen und mal ausgehen und so? Nein. Gar nicht. Es war eigentlich immer nur geprägt von Gewalt und Prügel und Folter. Weil man halt auch... Durftest du Freunde haben? Nur Mädchen in einem gewissen Alter und diese Mädchen musste ich halt zu ganz speziellen Zeitpunkten halt mitbringen, damit die halt mit reingerissen werden. Und da hat nie jemand mal geredet und diese Kinder haben das zu Hause bei ihren Eltern erzählt und ist es dadurch rausgekommen? Nein. Weil man wird so weit konditioniert, dass man irgendwo eher keinen eigenen Willen mehr hat. Man ist niemand mehr, man ist einfach nur ein lebendiger Toter. Und deine Eltern führen die nach außen hin so ein ordentliches Scheindasein als, als Bürger? Oh ja. Was macht dein Vater vom Beruf zum Beispiel? Er ist Ingenieur. Ingenieur. Ja. Und geht dem Beruf auch nach und niemand würde es von draußen so sich vorstellen? Nein. Wie leben deine Eltern in einem Haus, in einer Mietswohnung? Ja, mein eigenes Haus. Eigenes Haus. Mit großem Garten und Laube und allem. Und die Leute, die dort ein- und ausgehen, sind die alle aus dieser satanischen Ecke? Ja, mittlerweile ja. Also früher waren es eigentlich so alles, eigentlich auch so relativ normale Freunde, aber irgendjemand hat sich dann halt einfach auch nicht nur irgendjemand, sondern viele halt einfach abgewendet, so nach dem Motto, also mit euch kann ich nicht, ich will nicht, aber gesagt haben sie niemals. Sag mal, Karin, nun hast du gerade erzählt, dass du seit geraumer Zeit aus dem Elternhaus raus bist und betreut durch das Jugendamt auch alleine wohnst. Ja. Wieso kam es denn zu dem Auszug? Hast du das Jugendamt informiert und hast gesagt, da kann ich nicht mehr leben, helft mir, ich will da raus, oder wie kam das? Ich bin einfach ausgebrochen und ich bin zu einer sehr guten Freundin gegangen, die ich also im Grunde genommen da überhaupt nicht reingezogen habe, weil sie mir trotz allem, auch wenn ich eine tote Seele bin, irgendwie nicht damit reinziehen wollte. Und ich habe mich bei ihr und ihren Eltern halt sozusagen ausgekotzt. Und die haben mir dann geholfen. Du hast gerade was Seltsames gesagt, obwohl ich eine tote Seele bin. Was meinst du damit? Ja, ich bin tot, ich habe keine Gefühle, ich lebe doch nicht. Ich habe immer nur Angst und ich denke, wenn ein Mensch vollgestopft ist mit Angst und mit Furcht und mit Zweifeln, dann denke ich nicht, dass ein solcher Mensch lebensfähig ist. Und deswegen, ich bin so vollgestopft, weil ich heute halt auch immer wieder... Du lebst jetzt allein in einer Wohnung. Ja. Von was lebst du denn? Gehst du schon arbeiten? Du bist 17 Jahre alt? Ich habe eine Ausbildung angefangen, die habe ich aber leider abbrechen müssen, weil halt so viele Probleme halt dazu gekommen sind. Und ich bin halt leider Gottes in meinem Alter schon in die Sozialhilfe abgerutscht. Mhm. So, jetzt hast du gerade erzählt, dass du in den Fängen dieser satanistischen Gruppierung, Sekte bist und dass du heute immer noch mit denen Kontakt auch hast, obwohl du nicht mehr bei deinen Eltern wohnst. Ja, ich will mit denen keinen Kontakt, aber die wissen, dass ich seit einem halben Jahr ungefähr in Therapie gehe. Damit diverse andere Sachen aufgearbeitet werden, aber es fällt halt nicht aus, dass ich halt auch über solche Sachen mal spreche, beziehungsweise die halt auch in irgendwelche Blumen stecke oder so, und da haben die natürlich Angst. Wann hattest du denn deinen letzten Kontakt mit den Satanisten? Das war vor einer Woche, dann kamen die hier vorbei und haben mich gründlich zusammengeprügelt. Zusammengeprügelt? Ja. Und ich soll nicht mehr dahin gehen zu meinem Therapeuten und ich soll mit niemandem mehr drüber reden. Wer sind denn die? Kommen dann deine Eltern auch mit? Soweit ich weiß, also das letzte Vierteljahr ist das jetzt öfters passiert. Meine Mutter saß mal im Auto und hat die Leute dirigiert. Also wer das ist, weiß ich nicht. Ich kann leider keine Gesichter erkennen, weil die immer Kaputten aufhaben. Wie kommen die denn in deine Wohnung rein? In die Wohnung nicht, die scheinen mich wohl irgendwie zu überwachen. Achso, die fangen dich ab irgendwie. Ja, die fangen mich ab, entweder vor der Wohnung oder nach dem Einkaufen, vor dem Einkaufen oder wenn ich in die Stadt gehe, das ist egal, aber auf der Straße macht ja kein Mensch was. Alle Leute sehen das, aber keiner tut etwas. Alle Leute sehen das, das heißt, es gibt Zeugen dafür, dass da mit Kapuzen... Aber keiner tut was, weil wir sind hier in einem schwarz-katholischen Ort und da tut sowieso keiner was. Da laufen die sowieso alle mit Scheuklappen durch die Gegend. Gibt es auch, ich meine, du hast gerade so eine Andeutung gemacht, auch immer noch, wenn die bei dir auftauchen oder wenn es da Kontakte gibt, auch noch sexuelle Übergriffe? Ja. Wo passieren die dann? Dann auch draußen auf der Straße oder wie? Ja. Also dann wird man ganz einfach ins Gebüsch geschleppt, also das letzte Mal war vor einem halben Jahr. Und bei mir läuft gerade ein Hepatitis- und HIV-Test. Ich bin fassungslos, was du erzählst. Ich bin wirklich fassungslos. Ja, aber wenn du so einen engen Kontakt zum Jugendamt hast, dann musst du den Leuten das doch erzählt haben. Ja, aber die können auch nichts machen. Die sind im Moment halt auch so komisch. Ich kann es nicht glauben, wenn da steckt doch ein ungeheures Verbrechen dahinter, was du gerade erzählt hast. Und da kann das Jugendamt nichts machen? Nein, da ist also nicht mal die Polizei da geht die Polizei nicht rum und fragt die Nachbarn hier, was ist, haben sie nichts gesehen? Und da muss doch was in die Gänge kommen, das gibt's doch überhaupt gar nicht. Nein, das ist es ja. Diese Organisation der Satanisten, die sind so stark, die wissen schon, wen sie unter Druck setzen können und wen nicht. Und bei unseren, also bei meinen Ja, bei meinen Sozialarbeitern habe ich halt schon das Gefühl, dass die da halt irgendwie schon unter Druck gesetzt wurden, weil die halt im Moment ziemlich komisch und ziemlich verschlossen und ziemlich merkwürdig halt irgendwo drauf sind. Pass auf, Karin, sowas darf es und wird es nicht in unserem Land weitergeben. Ich verspreche dir jetzt, dass wir uns dahinter hängen. Das ist so unglaublich, was du gerade erzählt hast. Ja, es ist leider so. Erstmal gehen wir jetzt so vor, dass du nochmal gleich von uns angerufen wirst. Mhm. Und dann werden wir Dinge arrangieren, über die ich jetzt natürlich hier nicht öffentlich reden möchte, um in der Sache nachzugehen und auch um dir zu helfen. Mhm. Ja, jetzt legst du bitte erstmal auf und wir rufen gleich nochmal an. Okay. Okay, auf Wiederhören. Tschüss. Danke. Das ist ja unglaublich. Das ist ja wirklich unglaublich und ich verspreche euch, dass ich euch sehr auf dem Laufenden halten werde, was daraus nur geworden ist und was dahinter steckt. Ich möchte euch noch etwas Trauriges mitteilen. Ich habe eine Mail bekommen und die will ich euch gerne vorlesen. Und zwar steht hier: Hallo Domian, ich möchte dir auf diesem Wege mitteilen, dass mein Bruder Frank vorgestern verstorben ist. Er hatte ja vor einigen Wochen noch bei dir angerufen. Er litt an einem unheilbaren Gehirntumor und hatte den großen Wunsch, noch einmal in seinem Leben an die Nordsee zu fahren. Ihr habt es ihm ermöglicht, das heißt, eine Zuschauerin von Domian hat ihn dazu eingeladen, was ihn sehr glücklich gemacht hat. Vorgestern verstarb er in der Uniklinik Münster. Und das hat die Schwester unterzeichnet. Die uns öfter sehen und hören, werden sich bestimmt an den Frank erinnern. Jetzt habe ich die Nadine hier. Und Nadine ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Nadine, in welchen Fängen bist du? Ich bin in den Fängen von meinem Körper. Mhm, und zwar bin ich nur 1,56 Meter groß und habe trotz alledem eine Oberweite von BH-Größe E bis F. E bis F. Also das ist schon heftig, möchte ich sagen. Ja. Riesig ist das ja. Naja, ja doch, es ist eigentlich riesig. Ich höre es nicht gerne, aber es ist wirklich riesig, ja. Mhm, mh. 1,56 Meter groß, E bis F BH-Größe. Mhm. Mhm. In den Fängen deines Körpers. Das heißt, du fühlst dich so, wie du auf die Welt gekommen bist und wie sich das jetzt alles entwickelt hat, überhaupt nicht wohl in dir? Nee, ich kann mich nicht wohlfühlen. Ich bin eigentlich eine sehr selbstbewusste Person und gehe eigentlich sehr positiv damit um, weil ändern kann ich daran bis auf eine Operation eigentlich eh nichts. Mhm. Aber, also in den Brüsten kannst du was ändern, an der Größe kannst du natürlich nichts ändern. Richtig, aber die Kommentare, die ich bekomme von meiner Außenwelt, die ziehen mich, auch wenn ich an einem Tag denke, heute macht es mir nicht so viel aus, sehr runter. Was sind das für Kommentare? Also das Schlimmste, was ich je erlebt habe, ich habe das, seitdem ich 12 oder 13 bin, das war, dass ich einfach nur durch die Stadt gelaufen bin und dann so Kommentare kommen wie, ja, Titten wie Planeten oder... Das heißt, in dem Alter warst du auch schon so gut entwickelt? Ja, leider, muss ich dazu sagen. Mhm. Also toll finde ich es nicht. Mhm. Und das hat sich jetzt auch bis in, du bist jetzt 19 Jahre, also bis in dein jetziges Alter hinein durchgezogen, dass die Leute ganz schamlos auf der Straße einfach irgendwas hinter dir her sagen, brüllen oder Bemerkungen machen. Ja, das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist eigentlich, dass Männer sich das Recht rausnehmen, bei so einer großen Brust einfach mal anfassen zu wollen. Ist das wahr? Das ist wirklich wahr. Also es ist mir bis jetzt 5 oder 6 Mal passiert. Wie, du gehst normal auf der Straße spazieren, kommst zum Einkaufen und dann kommen irgendwelche Kerle und grabschen dir an deinen Busen? Darf ich mal anfassen, sowas habe ich noch nie gesehen. Das wäre echt toll und klasse. Hm. Wie reagierst du dann wiederum darauf? Also ich reagiere entweder, wenn ich wirklich einen guten Tag habe und damit gut umgehen kann, mit einem kessen Spruch. Hm. Zum Beispiel? Zum Beispiel, ich kann dir gerne ein Foto schicken oder, na klar, aber sowas hat deine Frau nicht zu bieten oder sonst irgendwelche Sprüche. Und wenn ich dann denke, naja, eigentlich könntest du eigentlich eine Backpfeife geben, dann denke ich immer, naja, wenn die Kerle jetzt irgendwie 1,80 groß sind, dann komme ich wegen meiner Größe auch nicht wirklich dran. Und kann kann ihm nicht wirklich eine knallen und habe davor eigentlich viel zu viel Angst, dass sie dann irgendwie zurückscheuern oder irgendwas Schlimmeres passiert. Klar, abgesehen davon ist es ja wirklich auch eine sehr verletzende und demütigende Situation. Ja, weil ich habe es mir nicht ausgesucht. Ja, und sowas macht man einfach nicht. Da müssen wir nicht drüber reden, aber ich versuche mich gerade in deine Situation zu versetzen. Du bist eine kleine Frau und hast eben so große Brüste, und dann kommt irgendein Idiot und grapscht dir an deinen Busen. Und du bist vielleicht in dem Moment in der schlechten Phase oder schlecht drauf. Wie demütigend das ist. Ja, sicher, das ist demütigend. Und ich arbeite jetzt seit 4 Monaten bei einem Herrenbekleider. Mhm. Und das ist eigentlich das Schlimmste. Man geht ganz normal zur Arbeit und stellt sich auf die Kunden ein, die dann kommen. Und dann kommen manchmal Kommentare, die einen völlig aus der Bahn reißen. Das heißt sogar, Kunden tun das und die wahren auch nicht die Distanz. Die wahren überhaupt nicht diese Distanz. Da kommen dann Sprüche, wenn ich dann zum Beispiel sage, oh, Sie haben die Hose aber akkurat gefaltet, ja, sowas würde ich auch gerne mal in der Kabine falten, kommen Sie mal mit. Und dann ist es ja eigentlich schon ein bisschen absurd. Ich meine, du ist es dein Leben, aber dass du mit dieser Problematik halt auch noch in so einem Job arbeitest, ne? Ja, das ist halt nur ein Aushilfsjob. Ach, das ist ein Aushilfsjob. Was machst du sonst? Was ist eigentlich dein eigentlicher? Also sonst gehe ich zur Schule, bin jetzt in der 12 und mache nächstes Jahr Abi. Ach so, verstehe. Das ist eigentlich nur so ein Nebenher-Verdienst, ja. Wie ist es denn in der Schule? Wie reagieren die Leute da? Also in der Schule war es anfangs so im Sportunterricht vor allen Dingen in der 5. bis 8. Klasse sehr schlimm, dass da viele blöde Sprüche gekommen sind, zum Beispiel beim Turnen, wenn die jetzt versucht, über den Bock zu springen, das klappt eh nicht, weil die hebt ja eh nicht ab, das zieht ja alles nach unten. Mittlerweile hat sich das gelegt, obwohl ich auch nur 2 Jungs in meinem Sportkurs jetzt habe. Aber die Mädchen, gibt es da nicht auch schon mal irgendwie? Ja, da kommen halt Fragen, wie ich damit zurechtkomme. Aber das ist nicht so boshaft. Das ist eigentlich nicht boshaft, ja. Das ist eigentlich eher positiv. Ich habe auch die Erfahrung, wenn ich mit Mädchen darüber rede, dass die alle sagen, ja klar, du musst das auf jeden Fall verkleinern lassen. Und die Jungs dann sagen, nee, also das kannst du uns doch nicht antun, dann haben wir gar nichts mehr zu gucken. Und das finde ich eigentlich auch schon eine Unverschämtheit. Stichwort Jungs. Hast du einen Freund zurzeit? Also ich hatte bis vor 2 Wochen eine Beziehung, die fast 2 Jahre lang ging. Ah ja. Und in der Beziehung war das kein Problem, das war okay, er hat dich so akzeptiert, wie du bist. Er hat mich so akzeptiert, es war halt nur für mich ein Problem. Inwiefern? Ja, dass ich halt mich nicht gerne nackt zeige oder nicht gerne meinen Busen zeige und auch nicht eigentlich gerne über das Problem rede, dass ich eigentlich immer versuche, das so ein bisschen zu überspielen und so ein bisschen verstecke. Das heißt, eure Sexualität war dann aber auch nicht die entspannteste, ne? Nee, nicht die entspannteste, weil man immer versucht, das irgendwie so ein bisschen zu verstecken und irgendwie so ein bisschen, ja, noch gut aussehen zu lassen. Hast du denn den Eindruck gehabt, dass ihm das eigentlich auch nicht gefiel und deshalb hast du es versteckt? Oder stand er sogar drauf? Nee, also er stand nicht drauf, aber er war sehr verständnisvoll. Also er wird jetzt auch ein Medizinstudium anfangen und macht jetzt eine Krankenpflegeausbildung. Also er versteht das Problem schon. Ja. Also er ist schon drin in der Materie und er hat sich auch dafür eingesetzt, dass das geändert wird. Weil er auch zum Beispiel über meine Rückenprobleme, die ich dadurch habe. So, darauf wollte ich genau jetzt hinauskommen. Auf die gesundheitlichen Aspekte und eben auch, denn du hast es einige Male ja schon angesprochen jetzt, die Verkleinerung. Ist das denn ein ernsthaftes Thema für dich, dass du es operativ verkleinern lässt? Das ist also seit 3 Jahren eigentlich ein Thema für mich. Ich versuche das immer bei meiner Versicherung durchzukriegen. War also schon bei 1000 Ärzten mittlerweile. Ja. Aber das dürfte doch eigentlich jetzt in dem von dir geschilderten Fall kein großes Problem sein, weil es sind doch ganz klare gesundheitliche Probleme da wahrscheinlich stehen an, oder wenn sie nicht sogar schon gegeben sind. Ja, also ich gehe abends eigentlich mit Rückenschmerzen ins Bett und wache morgens auch damit auf. Dazu kommt noch, dass die rechte Brust viel größer ist als die linke, dass ich also wirkliche Schulterprobleme habe, dass ich morgens, wenn ich aus dem Bett komme, mich erstmal auf den Boden legen muss oder abends schon auf dem Teppichboden schlafe. So, und das im Alter von 19 Jahren schon. Ja, ich stelle mir mal vor, wie das mal ist, wenn ich 40 bin. Oder wenn es 10 Jahre weitergeht. Ja, richtig, genau. Und da sperren die Krankenkassen sich, oder deine Krankenkasse sich, das zu bezahlen? Ja, weil sie der Meinung sind, das ist ein Problem, was ich mit mir selber habe. Und dieser nette medizinische Dienst sagt, das wäre eine Selbstwertproblematik, die ich habe. Kann ich gar nicht glauben. Ich habe mit mir selber keine Probleme. Nein, aber das ist ja, da muss man ja kein Fachmann zu sein, um das beurteilen zu können, dass das eine medizinische Indikation ist. Ne? So heißt es ja, dass das operiert werden muss und dass die Kassen das übernehmen sollten. Das ist ja kein ästhetisches Problem. Ja, das bescheinigen mir auch Gynäkologen, Schönheitschirurgen, Orthopäden, seitdem ich, glaube ich, 15 bin. Mhm. Und dennoch hast du so eine sture Krankenkasse. Dann lädt die Krankenkasse mich zu diesem medizinischen Dienst ein. Die haben da einen Gutachter. Mhm. Der führt dann eine Untersuchung durch. Mhm. Und dieser Gutachter sagt halt jedes Mal, nein, es ist nicht nötig. Und das kann man nicht anfechten? Ich habe da keine Ahnung von, ich frage dich. Also ich lasse es jetzt schon zum zweiten Mal völlig durchlaufen und falls es jetzt nicht funktionieren sollte, dann werden wir wahrscheinlich gegen die Versicherung auch mal eine Klage anlegen. Beim letzten Mal haben die halt gesagt, dass die medizinische Indikation erst ab einem Reduktionsgewicht von 500 Gramm gegeben ist. Und die haben halt gesagt, dass meine Brust insgesamt halt nur 700 Gramm pro Seite wiegen würde. Mhm. Jetzt war ich wieder bei einer Gynäkologin, die gesagt hat, das ist völliger Blödsinn. Mhm. Das sind mindestens 1 Kilo bis 1200 Gramm pro Seite. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schlimme Sache, wenn man sich jetzt versucht, in dich hineinzuversetzen. Man will so eine Operation über sich ergehen lassen, was ja nur auch keine einfache Sache ist. Und kriegt dann so viele Knüppel zwischen die Beine geworfen von Seiten jetzt deiner zuständigen Krankenkasse. Aber für dich ist es klar, du hast die Entscheidung getroffen, wenn die Krankenkasse es bezahlt, ich lasse das auf jeden Fall machen. Ja, ich lasse sie verkleinern. Wie groß willst du deine Brüste haben? Was ist so deine Wunschvorstellung? Also was der Arzt halt sagt, von mir aus B, also mir ist das völlig egal, Hauptsache nicht das, was ich jetzt im Moment habe, weil damit bin ich wirklich unglücklich. Und ich glaube, ich wäre auch mit einer zu kleinen Brust glücklicher, als jetzt mit dem, was ich jetzt vor mir hertrage. Ich stelle mir das auch so, du hast das gerade so ein bisschen erzählt mit dem zu Bett gehen. Du kannst ja nie auf dem Bauch sowieso nicht schlafen, ne? Das ist das Problem, weil ich kann wirklich nur auf dem Bauch einschlafen. Das mache ich schon, seitdem ich klein bin. Und drehe mich dann halt nachts um. Aber ich habe jetzt schon ein Hohlkreuz. Wenn ich wirklich auf einem glatten Betonuntergrund lege, dann kann ich da wirklich eine Faust zwischenschieben. Und man merkt es nicht. Das sind ja alles Fakten, die eigentlich einen Mediziner überzeugen müssten, ne? Eigentlich schon, aber dieser abgesehen von all den seelischen und psychischen Problemen, die für dich damit verbunden sind, du kannst doch auch gar nicht im Sommer mal so ein ganz normales Leben führen, wie mit Freibad oder am Strand oder so. Machst du bestimmt nicht, ne? Oder? Da fühle ich mich unwohl. Also ich bin so sehr selbstbewusst und wenn ich mir wirklich gut fühle und denke, ja, heute machte das nichts aus, dann ziehe ich auch schon mal irgendwie nur einen Trägertop an und gehe damit auf die Straße. Und dann kommt irgendein Spruch und der zieht mich dann so völlig runter, dass ich mich dann die ganzen nächsten Stunden, die ich dieses Trägertop in der Schule tragen muss, immer denke, naja, hättest du mal doch besser einen Pullover angezogen. Aber wer zieht schon gerne bei 30 Grad einen Pullover an? Bist du nicht? Ich meine, du warst jetzt etwas länger in einer Beziehung, aber ist man da nicht auch ein bisschen skeptisch, so was Männer anbelangt, wenn sich jetzt jemand an dich heranpirschen würde, dass du da denkst, vielleicht ist der einfach nur scharf auf meine Brüste? Natürlich. Ne? Sicherlich. Also ich hatte schon so mal eine Beziehung, wo derjenige dann nach 2 Tagen Beziehung sagte, also das finde ich das Hauptmerkmal an dir und das finde ich einfach gut. Und die habe ich dann auch sofort wieder beendet, weil... Man möchte ja nun nicht auf die Größe deiner Brüste reduziert werden, ne? Nee, ich bin ein ganz normaler Mensch wie jeder andere und ich konnte mir das nicht aussuchen. Nadine, sag mir mal noch, wie teuer wäre so eine Operation, die du dir wünschst? Also in D-Mark so 12 bis 15.000 Mark. 12 bis 15.000 Mark. Ich würde mal noch einen Vorschlag machen. Wenn jemand sich von unseren Zuschauern und Zuhörern auskennt, so diese Kampfsituation zwischen Krankenkasse und einem selbst, der vielleicht ein solches Handicap hat und Erfahrungen hat, wie man da vorgeht, vielleicht einen Tipp für einen guten Rechtsanwalt und so weiter, der möge uns bitte faxen und wir reichen das an dich dann weiter. Vielleicht kannst du die eine oder andere gute Information da rausziehen noch. Ja, das wäre schön. Ja? Das würde mir auf jeden Fall weiterhelfen. Ja, also jetzt halt tapfer durch. Ich bin sicher, dass es eine Lösung geben wird. Und dann wirst du irgendwann auch ein normales Leben führen, hoffe ich. Ich hoffe es auch, ja. Alles Liebe und alles Gute, Nadine. Ja, danke schön. Auf Wiedersehen. Tschüss. Okay, tschüss. In der Technik war Michael Jansen. Morgen sind wir wieder da mit einer Feindin-Nacht. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und wie immer sind wir ab 0 Uhr erreichbar. Ab 0 Uhr sind unsere Leitungen geschaltet und dann könnt ihr hier bei mir und bei uns schon anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schöne Nacht und sage tschüss.